Zahlenrap. Hör zu und klatsch mit. Sprich nach. Ja, und was kommt dann? 17, 18, 19, 20, du bist endlich dran. 20, 19, 18, 17, nochmal andersrum. 16, 15, 14, 13 und der Rap ist um. 13, 14, 15, 16, ja, und was kommt dann? 17, 18, 19, 20, du bist endlich dran. 20, 19, 18, 17, nochmal andersrum. 16, 15, 14, 13 und der Rap ist um.